Nachdem sich so die Lade Jahwes 7 Monate im Gebiete der Philister befunden hatte, beriefen die Philister die Priester und Wahrsager und sprachen, was sollen wir mit der Lade Jahwes anfangen? Tut uns kund, auf welche Weise wir sie an ihren Ort schaffen sollen. Sie erwiderten, wollt ihr die Lade des Gottes Israels fortschaffen, so lasst sie nicht ohne Entgelt von dannen gehen, sondern erstattet ihr ein Sühngeschenk. Dann werdet ihr heil, und es wird euch kund werden, weshalb seine Hand nicht von euch ablässt. Da fragten sie, was für ein Sühngeschenk sollen wir ihr erstatten? Sie antworteten, entsprechend der Zahl der Fürsten der Philister 5 goldene Pestbeulen und 5 goldene Mäuse, denn dieselbe Plage trifft euch wie eure Fürsten. So verfertigt denn Bilder eurer Pestbeulen und Bilder eurer Mäuse, die das Land verheeren, und gebt dem Gott Israels die Ehre, vielleicht lässt er dann seine Hand nicht länger auf euch lasten, so wie auf eurem Gott und Land. Wozu solltet ihr euch verstockt zeigen, wie die Ägypter und der Pharao sich verstockt zeigten? Nicht wahr, als er seinen Spott mit ihnen trieb, da ließen sie sie ziehen? Nun denn, schafft das Nötige herbei und verfertigt einen neuen Wagen, dazu nehmt 2 säugende Kühe, auf die noch kein Joch gekommen ist, spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück. Sodann nehmt die Lade Jahwes und stellt sie auf den Wagen, die goldenen Gegenstände aber, die ihr ihr als Sühngeschenk erstattet habt, legt in ein Kästchen an ihrer Seite, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Seht aber zu, wenn sie den Heimweg antritt hinauf nach Beth-Semes, dann hat er uns dieses große Unheil zugefügt, wenn nicht, so wissen wir dann, dass nicht seine Hand uns getroffen hat, auf einem Zufall beruhte, was uns widerfahren ist. Da taten die Leute so, nahmen 2 säugende Kühe und spannten sie an den Wagen, ihre Kälber aber hielten sie zu Hause zurück. Sodann stellten sie die Lade Jahwes auf den Wagen samt dem Kästchen mit den goldenen Mäusen und den Bildern ihrer Geschwülste. Die Kühe aber liefen geradeaus in der Richtung nach Beth-Semes zu, immer gingen sie auf der gebahnten Straße, unaufhörlich brüllend, ohne nach rechts oder links abzubiegen. Die Fürsten der Philister aber folgten ihnen bis an das Gebiet von Beth-Semes. Die Leute von Beth-Semes aber hielten eben die Weizenernte im Talgrunde. Als sie nun aufsahen und die Lade erblickten, freuten sie sich ihrer Ankunft. Als aber der Wagen zum Felde Josuas von Beth-Semes gelangt war, blieb er dort stehen. Dort lag ein großer Stein. Da spalteten sie das Holz des Wagens und opferten die Kühe Jahwe als Brandopfer. Die Leviten aber nahmen die Lade Jahwes herab samt dem bei ihr befindlichen Kästchen, in welchem die goldenen Gegenstände lagen, und stellten sie auf den großen Stein. Die Leute von Beth-Semes aber brachten Brandopfer und schlachteten Jahwe an jenem Tage Schlachtopfer. Und die 5 Fürsten der Philister sahen es mit an und kehrten sodann am gleichen Tage nach Ekron zurück. Folgendes sind die goldenen Pestbeulen, welche die Philister Jahwe als Sühngeschenk erstatteten, für Asdod eine, für Gaza eine, für Askalon eine, für Gad eine, für Ekron eine, dazu die goldenen Mäuse entsprechend der Zahl der Ortschaften der Philister unter den 5 Fürsten, sowohl der befestigten Städte, als der Bauerndörfer. Der große Stein, auf welchen sie die Lade Jahwes niedersetzten, ist bis auf den heutigen Tag Zeuge auf dem Felde Josuas von Beth-Semes. Den Söhnen Jechenjas aber bekam es übel unter den Leuten von Beth-Semes, dass sie sich die Lade Jahwes besehen hatten, er tötete von ihnen 70 Mann, 50.000 Mann. Das Volk aber trauerte darüber, dass Jahwe unter dem Volk eine so große Niederlage angerichtet hatte. Und die Leute von Beth-Semes riefen aus, wer vermag in der Nähe Jahwes, dieses heiligen Gottes, zu bestehen? Zu wem soll er nun von uns gehen? Da sandten sie Boten zu den Einwohnern von Kirjat Jerim und ließen ihnen sagen, die Philister haben die Lade Jahwes zurückgebracht, kommt herab und holt sie zu euch herauf.